Abschnitt 18 von Marthas Kinder von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kapitel 18. Die gerichtlichen und geschäftlichen Transaktionen der Besitzesübertragung waren erledigt. Zur feierlichen Übergabe veranstaltete Rudolf ein kleines Fest in Brunnhof, welches zugleich ein Abschiedsfest sein sollte, bei dem er seine Familie und Freunde zum letzten Male auf dem alten Herrensitze um sich versammelte. Die Tafel war im großen Speisesaal gedeckt. Der Spätherbsttag hatte empfindliche Kälte gebracht und im Monumentalkamin brannten ganze Stämme knisternden Fichtenholzes. Vom Kronleuchter flutete das Licht von 48 Wachskerzen herab und noch 6 silberne Kandelaber, auch Stücke des zum Majorat gehörigen Familiensilbers, die zwischen den Aufsätzen auf der Tafel standen, und zahlreiche Lampen auf den Pfeilertischen vervollständigten die Beleuchtung. Kostbare alte Gobelins an den Wänden, kunstvoll geschnitzte Eichenholzmöbel in gotischer Form, der Tafeldienst besorgt, von einem Haushofmeister in Frack und weißer Krawatte 2 Büchsenspannern mit silbernen Epauletten und Bandelieren und 4 Lakaien in Galalivreen, in Schuhen und Strümpfen. Auf die Menükarten gemalt, auf die Porzellanteller eingebrannt, in die Bestecke und Gläser graviert, in den Damast des Tischzeugs gewebt, überall das Dotzkische Wappen, in gespaltenem Felde 3 schräg linke blaue Sterne und hinten ein zugekehrter silberner Schlüssel, auf dem gekrönten Helme mit rechts rotsilberner und links blau-goldener Decke 2 auswärts geschrägte silberne Schlüssel vor einem rot mit Pfauenfedern besteckten Spiegel zwischen offenem, vorn silbernen und hinten roten Fluge. Kurz, der ganze Aufwand von Pracht und Prunk und Eitelkeit, der in den Schlössern reicher und alter Adelsfamilien zu herrschen pflegt. Mehr als 40 Personen im Abendanzug saßen um den Tisch. Martha hatte den Sitz der Hausfrau, Rudolf den des Hausherrn inne. Rechts von Baronin Tilling saß Max Dotzky und zur rechten Rudolfs Fräulein Elsbeth von Rels. Den Feldzeugmeister von Rels hatte Martha an ihre linke Seite gesetzt und seine andere Nachbarin war Silvia Delnitzky. Die Familie Ranek war, mit Ausnahme der in Konstantinopel weilenden Tochter Christine, vollständig erschienen. Von alten Freunden des Hauses waren außerdem anwesend Minister Wegemann, Graf Kollnoss, Oberst von Schraufen, der alte Bresser und Pater Protus. Das Diner in 8 Gängen war zu Ende, man knabberte nur noch an den Süßigkeiten des Nachtischs. Auf ein Zeichen des Herrn füllten die Diener noch einmal die Champagnerkelche und verließen dann alle den Saal. Rudolf klopfte mit dem Messer an sein Glas und die lebhaften, laut durcheinander summenden Tischgespräche verstummten mit einem Schlage. Ohne aufzustehen, aber mit erhobener, deutlich vernehmbarer Stimme begann Rudolf zu reden. »Meine lieben Freunde und verehrten Gäste«, Sie alle wissen, dass unser heutiges Beisammensein einem ganz besonderen Anlass gilt, einem ungewöhnlichen Anlass. Manche hier sind genau unterrichtet, um was es sich handelt, den anderen wird es eine Überraschung sein. Ehe ich die Sache verkünde, möchte ich einen kurzen Rückblick in die Vergangenheit werfen. Vielleicht findet sich da teilweise eine Erklärung für das, was Sie nun hören sollen. Ich erinnere mich, und mehrere unter Ihnen werden sich auch erinnern, an ein Festmahl, das uns um diese selbe Tafel versammelt hat, zur Taufe meines armen kleinen Fritz. Rudolf hielt einen Augenblick bewegt inne, und auch durch den Kreis seiner Hörer ging eine Bewegung, ein leises Beileidsgemurmel. Er holte tief Atem und fuhr fort. »Es lebe die Zukunft«, toastierten wir damals. Die Zukunft aber, die mein Sohn verkörpern sollte, die ist ins Grab gesunken. Es war ein großer Schmerz, so groß, dass ihn meine Beatrice nicht überleben konnte. Mein ganzer häuslicher Herd ist eingestürzt. Das teilnahmsvolle Gemurmel wiederholte sich, einige unter den Frauen führten ihr Taschentuch an die Augen. Doch als ich damals auf die Zukunft trank, hatte ich nicht die Zukunft meines Hauses. Ich hatte die Zukunft unseres ganzen Geschlechts, des Menschengeschlechts im Sinn, an der wir alle bewusst oder unbewusst mitarbeiten, an der ich bewusst und in bestimmter Absicht mitarbeiten will. Und dazu will ich ganz ungebunden sein. Ohne weitere Umschweife, ich habe auf das Dotzkische Majorat verzichtet und dessen nächsten Anwärter, meinen Vetter Maximilian, in meine Rechte eingesetzt. ein noch lauteres Murmeln, diesmal Staunen ausdrückendes, erhob sich, verstummte aber sogleich wieder, als Rudolf aufstand und sein Glas erhebend weitersprach. »Ich bitte Sie also, in Graf Maximilian Oskar Dotzky von Donaschitz, Herrn auf Brunnhof und Nagi Kiral, meinen Nachfolger zu sehen und auf sein Wohl sowie«, er verneigte sich zu seiner Nachbarin zur Rechten, »auf das Wohl seiner Braut, Fräulein Elsbeth von Rels, mit mir anzustoßen.« Laute Ausrufe folgten. Alle waren aufgestanden, man stieß mit den Brautleuten an und wünschte ihnen Glück. Auch mit Rudolf wurde angestoßen. Dabei veränderten sich aber die gratulierenden Mienen in halbwegs kondolierende. Rudolf war der Erste, der sich wieder auf seinen Sessel niederließ, und abermals gab er das Zeichen, dass er sprechen wollte. Da setzten sich auch die anderen, und allgemeines Schweigen war bald hergestellt. »Ich will keinen neuen Toast ausbringen, meine Freunde, keine Tischrede halten, aber sagen will ich Ihnen, was meine Abdankung bedeutet und bezweckt. Haben Sie etwas Geduld mit mir, Vorträge zu halten gehört zu meinem Zukunftsprogramm, und dieses soll mein Jungfernvortrag sein. Versteht sich, wenn ich einmal auf ein Podium trete und vor versammeltem Volke spreche, dann werde ich nicht dasselbe Thema wählen, das ich nun vor Ihnen erörtern will, das Thema meiner Abtrünnigkeit. Gerade diesem Kreise hier Verwandte, Jugendfreunde, Standesgenossen glaube ich, solche Erörterungen schuldig zu sein. Der Mensch ist verrückt, so wird wohl das erste zusammenfassende Urteil sein, welches von einem Teil der hier Anwesenden und von den meisten der nicht anwesenden Angehörigen unserer Gesellschaftskreise über meinen Entschluss gefällt werden wird, das weiß ich. Nun, so will ich Ihnen wenigstens gesagt haben, worin die Methode besteht, die in meinem Wahnsinn steckt. Nach kurzer Sammlung fuhr er fort. Zwei Kräfte sind es, die den Gang der menschlichen Kultur bewegen und regeln. Die vorwärtstreibende und die hemmende Kraft, der Fortschrittsdrang und der Erhaltungstrieb. In der Politik haben diese beiden die Namen Liberalismus und Konservatismus angenommen, aber damit ist nur eine ganz enge Sphäre bezeichnet, in der diese Kräfte sich betätigen, deren Spiel die ganze Welt, Natur und Geist von allem Anfang an geformt hat und in aller Zukunft weiter formen wird. So stark und so bewusst wie in unserer Gegenwart sind, so scheint es mir, diese Gegensätze noch nie hervorgetreten, und da heißt es Farbe bekennen. Man kann ja auch ganz abseits stehen bleiben, sich nicht kümmern um das, was vorgeht, und nur seinen eigenen engsten Interessen leben, das tun auch gar viele. Aber diese vielen, ohne es zu wissen, helfen doch der einen der streitenden Kräfte. Eines der wirksamsten Elemente des Beharrungsvermögens ist ja die Trägheit. Mit dem niemals täuschenden Instinkt, der dem Redner zum Bewusstsein bringt, was die Zuhörerschaft empfindet, wurde Rudolf gewahr, dass ein leiser Hauch von Gelangweiltsein, von missmutigem Unverständnis über die Tischgesellschaft wehte. Dass aber einige da waren, darunter seine Mutter, die ihn ganz verstanden und mit Spannung an seinen Lippen hingen, das wusste er auch, und für diese sprach er unbeirrt weiter. »Ich bin nicht abseits gestanden, ich habe hineingelauscht in den Kampflärm und wurde von dem Drang erfasst, mich mitkämpfend zu beteiligen. Mein Stand, meine Stellung, meine persönlichen Vorteile und Interessen würden erfordern, dass ich mich auf Seiten derjenigen stelle, die das Bestehende verteidigen, doch das kann ich nicht. Mein Gefühl, meine Einsicht und, mit einem Blick auf seine Mutter, eine als Erbe übernommene Mission treiben mich in das andere Lager. Um also ehrlich und frei zu sein, bleibt mir nichts übrig, als meine Stellung und mein Interesse aufzugeben, und das habe ich getan. Zu den Dingen der alten Ordnung, die ich perorisziere, gehört zum Beispiel auch die Einrichtung der Majorate. Es ist daher ein gerechtfertigter, mehr noch ein gebotener Schritt, dass ich dem Majorat entsage, und das habe ich getan. »Bravo«, rief Max, und Feldzeugmeister von Rels sekundierte. Dieser Zug von Rudolfs Verrücktheit war seinem Besitznachfolger und dem Vater der künftigen Herren von Brunnhof jedenfalls sympathisch. Auch Elsbeth hätte gern in den Beifall eingestimmt, doch war sie zu schüchtern dazu. Sie schwamm in traumhafter Glücksstimmung. War es doch wie ein Traum, dass ihr nun plötzlich alles zugefallen, der Geliebte, die wunderbare Herrschaft, der umgebende Luxus. Sie hätte vor Rudolf niederknien mögen, um ihm zu danken. Ein Narr, das ist zu viel gesagt, ein Schwärmer, ein edler Schwärmer, und Gott sei Dank, dass er nicht vernünftiger war.« »Ihr Bravo, Exzellenz«, wandte sich Rudolf an Herrn von Rels, »werden Sie vielleicht zurückziehen, wenn ich sage, dass zu denselben von mir peroristierten Dingen auch, nein, nicht auch, obenan der Militarismus gehört?« »Und nicht nur, wie das unsere matten Liberalen hervorkehren, die Auswüchse und Übertreibungen des militaristischen Systems, sondern das organisierte Totschlagen als Rechtsmittel überhaupt. Das will ich fortan in aller Offenheit hinaussagen, ohne Umschweife, auch einem Feldzeugmeister ins Gesicht. Nur der ist frei, der das sagt, was er denkt. Mit der Abdankungsurkunde habe ich mir ein Stück Freiheit erkauft, ich benutze sie.« »Bravo«, riefen Kollnoss und Bresser. Herr von Rels sprang auf. »Verzeihen Sie«, begann er mit erregter Stimme. Aber die anderen riefen: »Nicht unterbrechen«, und der General ließ sich wieder auf seinen Sessel nieder. »Verzeihen Sie mir, Exzellenz«, sagte Rudolf, »ich habe Sie nicht verletzen wollen. Was man gegen eine Institution spricht, ist nicht persönlich gegen Ihre Vertreter gemünzt. Vergessen Sie nicht, dass alles, was ich gegen den Krieg vorbringen oder wirken kann, im Geist eines Vermächtnisses geschieht, das mir von einem tapferen Soldaten, von Friedrich Tilling, zugefallen. Was ich getan habe, beweist genügend, wie ernst ich meine Aufgabe, meine bevorstehenden Kämpfe auffasse. Im Kampfe darf man vor der Notwendigkeit nicht zurückschrecken, auf den Gegner loszuschlagen. Meine Waffe ist ja nur das gesprochene und geschriebene Wort. Die will ich geradeaus und ehrlich gebrauchen, das heißt immer nur das sagen, was ich für wahr halte, das aber ohne Rücksicht, ohne Schonung. Dass man, wenn man mit seiner Meinung zurückhält, die anderen schonen wolle, das ist gewöhnlich nur Vorwand, sich selber will man vor Unannehmlichkeiten hüten, sich schont man dabei. Man mag den anderen nicht erzürnen, nicht um ihm den Zorn zu ersparen, sondern um sich diesem Zorn nicht auszusetzen. Feigheit ist's, mit einem Wort, eine Feigheit, die ich an mir selber erfahren, als ich ein Fortschrittsanwalt, zugleich aber kluger Gutsbesitzer, taktvoller Hausherr und liebenswürdiger Vetter sein wollte. Jetzt will ich nichts anderes sein als ein am Entwicklungsgang der Menschheit bewusst und furchtlos mitarbeitender Mitmensch. In solcher Mitarbeit, glauben Sie mir, liegt erhebender Genuss. Vor allem das Bewusstsein einer erfüllten Pflicht. Nicht allen offenbart sich diese Pflicht, aber die, welche Einsicht genommen haben in den Kampf der Zeiten und die die drohenden Gefahren und winkenden Rettungen sehen, die können nicht anders, die müssen mittun. Retten wollen ist ein natürlicher, ein dem Gesellschaftstrieb anhaftender Instinkt. Was ich sehe, ist dies. Es sind Zaubermächte am Werk, die menschliche Gesellschaft so zu verändern, dass die Kultur von morgen sich zu der Kultur von gestern verhalten wird, wie der Schmetterling zur Raupe. Die Raupe hat sich schon eingepuppt. Die Kultur von heute ist die Chrysalide. »Bravo«, sagte jemand aus der Gesellschaft, der das Wort Chrysalide poetisch fand und daher ein Beifallszeichen für angebracht hielt. »Die Zaubermächte, die ich meine«, sprach Rudolf weiter, »heißen Technik und Wissenschaft. So viel könnende und so viel wissende Wesen, wie die Menschen zu werden jetzt im Begriffe stehen, müssen auch vernünftige Wesen mit vernünftigen Einrichtungen werden. Das ist der Zwang des Anpassungsgesetzes. Dass aber unsere Lebensführung und unsere aus unwissenden Zeiten überkommenen Einrichtungen vernünftig seien, wird man doch nicht behaupten wollen. Um nur das eine hervorzuheben, das Unvernünftigste von allem, 9/10 aller Hilfsquellen darauf zu verwenden, einander besser totschlagen zu können, sich die Heimat Erde in Beutestücke einzuteilen, um die man sich gegenseitig zerfleischt, statt sie in gegenseitiger Hilfeleistung in ein Eden umzuwandeln. Wie, murmelten sie in den Bart, Freund Wegemann, Sozialistenphrasen? Mein Gott, oft gesagte Wahrheiten, und solche, auf die sich eine nach Verbreitung strebende Partei aufbaut, werden immer zu Phrasen. Ich will hier aber nicht in sozialdemokratischem Parteigeist, sondern im weiteren Sinn, in sozialem Geist gesprochen haben. Dass die soziale Frage in gewaltiger Bedeutung unsere Gegenwart erfüllt und nach Lösung drängt, das kann doch niemand leugnen. Das Arbeitervolk ist es müde zu leiden, und unter uns gibt es solche, die müde sind, es leiden zu sehen. Ich für mein Teil kann nicht länger müßig zusehen, bei all den unnützen Schmerzen, Lasten und Gefahren, unter denen meine Mitgeschöpfe stöhnen. Tat Twam Asi. Das indische »Das bist du« veranlasste den poetischen Beifallsspender zu einem neuerlichen »Bravo«. Ein großes Erlösungswerk bereitet sich vor, davon wissen gar viele Zeitgenossen und wohl auch viele meiner lieben Tischgenossen nichts. Was sie allenfalls davon vernehmen, klingt ihnen wie das ferne Rauschen einer drohenden Sturmflut, und sie rufen nach Deichen und Dämmen. Wir aber, die wenigen, die hingehorcht haben, wir hören das Rauschen einer neuen Zeit, der gewaltlosen Zeit, der elend befreiten Zeit, wenn wir sie auch nicht erleben. Übrigens, wer weiß, ihr Kommen beschleunigt zu haben, das soll unsere höchste Genugtuung sein. Das habe ich mir zur Aufgabe erkoren. Nennen Sie solches Beginnen nicht vermessen und nennen Sie es nicht unnütz. Beugen Sie sich nicht jener bequemen Ansicht, dass sich die Kulturwandlungen von selber vollziehen. Das ist falsch. Nichts geschieht von selbst. Es fällt doch niemandem ein zu behaupten, dass sich alle technischen Fortschritte und Erfindungen von selber eingestellt hätten, unabhängig vom Studium und der Arbeit der Techniker und Erfinder. Das studiert und das gearbeitet wird, mag auf einen Zwang, der in den Naturvorgängen liegt, zurückgeführt werden. Das will aber nicht besagen, dass die Kulturarbeit von selbst entsteht. Sie entsteht durch den Willen der Kulturarbeiter. Diese Willenskraft mag man auch eine Naturkraft nennen, aber dieser persönliche Wille wird zum Motor der Entwicklung. Auch unter den Entwicklungsfeinden gibt es energisch Wollende, und es gelingt ihnen gar wohl, den Gang der Kultur zu hemmen, sogar momentan zurückzuschleudern. Ihn aber gänzlich aufzuhalten, das gelingt ihnen nicht, denn dass dieser, wenn auch in der Spirallinie, unaufhörlich vorwärts und aufwärts führt, das ist ein Naturgesetz. Dies ist mein zuversichtlicher Glaube. Ein heißer Glaube, der mich oft mit einem Glücksgefühl durchströmt, mitten unter den Zorngefühlen, die mir die herrschenden Verkehrtheiten einflößen. Wenn ich auch weiß, dass Zorn eine unwissenschaftliche Regung ist, ärgert sich der Zoologe über Tigerbosheit und Schlangengift, so ist er doch auch eine nützliche Regung, denn er rüttelt zur Abwehr auf. Ohne Leidenschaft wird nichts Kräftiges vollbracht. Das ist's auch, was ich Ihnen sagen wollte. Mein Tun ist durch eine in tiefster Seele lodernde Leidenschaft bestimmt. Ob ich Kräftiges vollbringen werde, das ist dahingestellt. Aber was ich an Kraft besitze, das ist nun in meinem Willen konzentriert. Er hielt einen Augenblick inne. Wieder empfand er es deutlich, dass die Zuhörerschaft, mit Ausnahme der wenigen, ihm nicht gefolgt war. Und er gewahrte auch, dass ihm die Worte nicht zu Gebote standen, mit denen er gern die Fülle der ihn bewegenden leidenschaftlichen Gefühle und Gedanken ausgedrückt hätte. Das wäre ihm wohl nur möglich gewesen, wenn von seinem Feuer etwas auf die Widerstrebenden sich übertragen hätte und aus ihrer Mitte dann ein Funke der Begeisterung herübergesprungen wäre. Er hatte die Vision eines großen Saales, gefüllt mit Männern und Frauen aus dem Volke, Leute, die in ihren Gram gedrückten Verhältnissen mit Sehnsucht nach Verheißungen besserer Zeiten aufhorchten. Wie würde der Dank und die Hoffnung solcher Lauscher ihn gleichsam tragen, emporheben, aber diese hier? Auf der Höhe der Gesellschaft Geborenen, alle Vorteile des bestehenden Genießenden? Die mussten wohl jeden Gedanken an eine Änderung als ruhegefährdend und glücksbedrohend empfinden, wenn sie überhaupt zuhörten, wenn das Gesagte nicht vollkommen abprallte an ihrem Unverständnis und ihrer Kälte. Er ward sich bewusst, dass er nicht weiterreden sollte noch konnte, und suchte nach einem Schluss. »Meine Freunde, Ihnen das Ziel meines Wollens ganz klar zu legen oder gar meine Überzeugungen auf Sie übertragen zu wollen, das konnte nicht der Zweck meiner Rede sein, die ohnehin schon zu lang geworden ist. Ihr kurzer Sinn ist der: Hier stehe ich, weil ich nicht anders kann. Und damit ist die Tafel aufgehoben. In Brunnhof, die letzte Tafel, deren Wirt ich gewesen bin.« Er stand auf und erhob sein Glas. »Doch damit wir mit einem Hoch abschließen können, trinke ich dir noch einmal zu, lieber Max. Dotzky e mor, vive Dotzky!« Die anderen waren froh, die etwas gelangweilte und mitunter peinliche Stimmung mit neuem Gläser anstoßen und Hochrufen verscheuchen zu können. Dann begab man sich in den anstoßenden Empfangssaal, In den Gruppen, die sich bildeten, wurde natürlich von dem Ereignis des Tages gesprochen. Das Urteil über Rudolf lautete zwar nicht, wie er selber vorausgesagt, auf Verrücktheit, aber die ganze Skala von Worten, die denselben Sinn umkleiden, hielt dabei her. Überspannt, Träumer, irregeleitet, Phantast. Ein Original. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Eva K.